wieder lustig. Ja? Ja? Technisch kann ich so sagen, ich bin immer noch einiges voraus. Bye. Go, go, go. zu. Noch ein Wheelie.